Erster Gott sagte zu Mose, mache zwei neue Tafeln aus Stein. Ich schreibe die Regeln wieder darauf. Zweiter, sei morgen früh bereit. Steige auf den Berg Sinai und warte dort auf mich. Dritter, niemand darf mit dir gehen. Niemand darf am Berg sein. Auch keine Tiere dürfen dort fressen. Vierter, Mose machte zwei Tafeln aus Stein. Er stieg früh am Morgen auf den Berg Sinai. Er nahm die Tafeln mit. Fünfter, Gott kam in einer Wolke herab. Er stellte sich neben Mose. Mose rief den Namen von Gott. Sechster, Gott ging an Mose vorbei. Er sagte, ich bin Gott. Ich bin freundlich und geduldig. Ich liebe die Menschen sehr. Siebter, ich bin gut zu vielen Menschen. Ich vergebe Fehler und böse Taten. Aber ich strafe auch die Schuld der Eltern an den Kindern. Achter, Mose beugte sich schnell bis zum Boden. Er betete Gott an. Neunter, Mose sagte, Herr, bitte geh mit uns. Wir sind ein stures Volk. Aber bitte vergib uns unsere Sünden. Wir wollen dein Volk sein. Zehnter, Gott antwortete, ich mache eine neue Abmachung mit euch. Ich werde große Wunder tun. Alle Völker werden sehen, was ich für euch tue. Elfter, höre gut auf meine Regeln. Ich werde andere Völker aus dem Land vertreiben. Zwölfter, mache keine Verträge mit den Menschen in dem Land. Das ist gefährlich für euch. Dreizehnter, ihr sollt ihre Altäre kaputt machen. Ihr sollt ihre Steine und Bäume für fremde Götter zerstören. Vierzehnter, betet keinen anderen Gott an. Ich bin ein Gott, der keine anderen Götter neben sich will. Fünfzehnter, macht keine Verträge mit den Menschen dort. Sonst betet ihr ihre Götter an. Dann esst ihr vielleicht von ihrem Fleisch für die Götter. Sechzehnter, eure Söhne heiraten dann vielleicht ihre Töchter. Diese Frauen bringen eure Söhne dazu, fremde Götter anzubeten. Siebzehnter, macht euch keine Götter aus Metall. Achtzehnter, feiert das Fest der Brote ohne Hefe. Esst sieben Tage lang dieses Brot. Macht das im Monat Abib. In diesem Monat seid ihr aus Ägypten gekommen. Neunzehnter, jedes erste männliche Kind gehört mir. Auch jedes erste männliche Tier von euren Rindern und Schafen gehört mir. Zwanzigster, für einen jungen Esel müsst ihr ein Schaf geben. Wenn nicht, müsst ihr den Esel töten. Gebt mir auch etwas für eure ersten Söhne. Kommt nicht mit leeren Händen zu mir. Einundzwanzigster, arbeitet sechs Tage lang. Aber am siebten Tag sollt ihr ausruhen. Das gilt auch bei der Arbeit auf dem Feld. 22. feiert das Wochenfest bei der ersten Ernte. Feiert auch ein Fest am Ende vom Jahr. 23. dreimal im Jahr sollen alle Männer vor Gott kommen. Er ist der Gott von Israel. 24. ich vertreibe andere Völker für euch. Ich mache euer Land groß. Niemand wird euer Land wegnehmen, wenn ihr zu mir kommt. 25. mischt das Blut von Opfern nicht mit Brot mit Hefe. Esst das Fleisch vom Passafest nicht am nächsten Morgen. 26. bringt die ersten Früchte von eurem Feld zu meinem Haus. Kocht kein junges Tier in der Milch von seiner Mutter. 27. Gott sagte zu Mose, schreibe diese Regeln auf. Wegen dieser Regeln mache ich eine Abmachung mit dir und Israel. 28. Mose blieb 40 Tage und Nächte bei Gott. Er aß nichts und trank nichts. Er schrieb die 10 Gebote auf die Tafeln. 29. Mose kam vom Berg Sinai herab. Er hatte die 2 Tafeln in der Hand. Sein Gesicht glänzte hell. Aber Mose wusste das nicht. 30. Aaron und das Volk sahen das glänzende Gesicht. Sie hatten Angst und wollten nicht zu ihm gehen. 31. Mose rief sie zu sich. Aaron und die Anführer kamen zu ihm. Mose redete mit ihnen. 32. danach kamen alle Israeliten zu ihm. Er gab ihnen alle Regeln von Gott. Gott hatte ihm diese auf dem Berg gesagt. 33. Mose war fertig mit dem Reden. Dann legte er ein Tuch über sein Gesicht. 34. Wenn Mose mit Gott sprach, nahm er das Tuch weg. Danach erzählte er dem Volk alles. Er sagte ihnen, was Gott wollte. 35. Die Israeliten sahen immer sein glänzendes Gesicht. Dann legte Mose das Tuch wieder über sein Gesicht. Er nahm es erst wieder bei Gott weg.